Beginnen wir unseren Rückblick auf diesen Tag mit dem Neuesten aus Ost-Berlin, mit Begebenheiten, die so gar nicht ins Bild der vergangenen Jubeltage passen. Da wurden wir nicht müde, das Verlangen des Volkes in der DDR nach Freiheit, nach Demokratie enthusiastisch zu begleiten. Die Regungen von Rechtsradikalismus, von Neofaschismus gar, störten den Eindruck hier bei uns. Aber der Eindruck trügt, neuer Faschismus regt sich auch in der DDR. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch, wie Bertolt Brecht schon wusste. Die alte SED mit ihrem neuen Vorsitzenden Gregor Gysi nahm die Schändung des sowjetischen Ehrenmals im Ostberliner Bezirk Treptow mit antisowjetischen Parolen zum Anlass für eine Demonstration gegen Neonazis. Aus Ostberlin, Ulrich Leithold. Kein Tag vergeht, an dem in den DDR-Medien nicht über rechtsradikale Aktivitäten in der DDR berichtet wird. Vor einer Woche Schändung des sowjetischen Ehrenmals in Berlin-Treptow, Schmierereien in Halle, neofaschistische Losungen in Pirna und Görlitz, Randale von Rechtsextremisten in Erfurt und Gera. Früher waren Neonazis und ihre Taten ein Tabuthema in der DDR, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Heute drängt sich bei den Berichten der Eindruck auf, die Rechte marschiere zwischen Ostsee und Thüringer Wald auf breiter Front. Plötzlich melden sich Staatsanwälte, Kriminalisten und Wissenschaftler zu Wort, sprechen davon, dass neonazistische Gruppierungen bereits seit 1980 in der DDR bekannt seien. Von 1100 Personen ist die Rede, die im Zusammenhang mit rechtsradikal motivierten Straftaten in Erscheinung getreten sind. Ein Wissenschaftler teilt mit, dass seit Anfang 1988 die Zahl von 1000 organisierten Neofaschisten deutlich zugenommen habe. Am Abend Demonstration gegen rechts. Vor der Krypta im Ehrenhain für die 30.000 beim Sturm auf Berlin gefallenen sowjetischen Soldaten. Dort, wo am vergangenen Donnerstag antisowjetische und nationalistische Schriftzüge entdeckt worden waren, wie Besatzer raus oder Volksgemeinschaft statt Klassenkampf. Aufgerufen zur Demonstration hatte die SED-PDS. Darüber hinaus auch ehemalige Blockparteien, die FDJ, der FDGB und die Vereinigte Linke sowie Widerstandskämpfer. Für die SED sprach deren Vorsitzender Gregor Gysi. Liebe Freunde, wir haben eine einmalige Chance, einen demokratischen Sozialismus in diesem Lande aufzubauen. Diese Chance verdanken wir nicht zuletzt unseren sowjetischen Freunden und Genossen. Lassen wir nicht zu, dass uns die Rechten diese Chance kaputt machen. Lassen wir nicht zu, dass unser Land zu einem Hort der Neonazis wird. Bilden wir die Einheitsfront gegen rechts. Kämpfen wir um Demokratie und Fortschritt in diesem Land und verhindern wir alles, was die antifaschistischen Grundfesten dieses Landes zerstört, was die linken Bewegungen kaputt macht und was uns in eine undemokratische Barbarei zurückwirft. Freundschaft! Mehrere 10.000 Teilnehmer des überwiegend traditionellen antifaschistischen Spektrums der DDR sind dem Aufruf zur Bildung einer Einheitsfront gegen rechts in den Treptower Park gefolgt. Die am runden Tisch vertretenen neuen politischen Gruppierungen waren nicht vertreten. Ihrer Forderung, die Bildung eines Verfassungsschutzes in der DDR bis nach den Wahlen am 6. Mai auszusetzen, soll jetzt offensichtlich mit Verweis auf den Rechtsradikalismus in Zweifel gezogen werden. Der Sprecher des zur Auflösung bestimmten Amtes für nationale Sicherheit, Stefan Roal, vertrat in einem Interview die These, ein Verzicht auf den Verfassungsschutz bedeute notwendige nachrichtendienstliche Mittel für den Kampf gegen neofaschistische und antisemitische Bestrebungen lahmzulegen. Seit November würden DDR-Bürger Strukturen nach NSDAP-Beispiel zu bilden suchen. Beweise werden dafür nicht genannt, wohl aber gewarnt, dass wegen der Schließung von 250 Kreisämtern der nationalen Sicherheit eine Übersicht und Observation von Anführern nicht möglich sei. Sicherheitsbedürfnis, Fachkräfte und Akten seien da, so schlussfolgert der Sprecher, doch es dürfe nicht gearbeitet werden. Für den Sicherheitsmann stellt ein DDR-Verfassungsschutz die einzige vorbeugende Verhinderung terroristischer Aktivitäten dar. So viel zu den Demonstrationen in Ost-Berlin gegen rechtsradikale Regungen in der DDR. Vor dieser Veranstaltung gab es einmal wieder Besprechungen am runden Tisch von Regierung und Leuten aus der Opposition über konkrete Schritte hin zu mehr Transparenz der Machtausübung im Staat DDR. Hans-Jürgen Fink aus Ost-Berlin. Wirtschafts- und Rechtsfragen standen im Mittelpunkt dieses fünften runden Tisches am heutigen Tage, der mit lautstarkem Theaterdonner eröffnet wurde. Das neue Forum hatte die Einladung von Regierungschef Modrow zu einem Klärungsgespräch über die zuvor kritisierte Mitarbeit der Regierung am runden Tisch boykottiert. Überdies hatte es mit dem Boykott dieser Versammlung überhaupt gedroht, falls die Arbeit dort nicht effektiver würde. Am frühen Morgen saßen sie dann doch alle wieder friedlich miteinander beisammen am rechteckigen Tisch im einstigen Regierungsgästehaus in Niederschönhausen, erledigten die Präliminarien, die Vertreter der Domowina, der sorbischen Minderheit, wurden als ständige Gäste akzeptiert, die Anträge anderer Organisationen, wie etwa der deutsch-sowjetischen Freundschaft hingegen, verworfen. Und sie vernahmen sodann aus dem Munde der Wirtschaftsministerin Christa Luft, wie es um die ökonomische Leistungsbilanz ihres Staates steht. Auf über 20 Milliarden amerikanischer Dollar sind die Verbindlichkeiten des anderen deutschen Staates gegenüber dem nicht-sozialistischen Währungsgebiet angelaufen, denen rund 7 bis 9 Milliarden Dollar, genauer vermochte Frau Luft sie nicht zu beziffern, an Guthaben gegenüberstehen. Wobei im Dunkeln verborgen blieb, wie viel von diesen Forderungen zu aktivieren und welcher Teil davon abzuschreiben ist, weil so mancher Schuldner in der dritten Welt ganz einfach nicht zahlen kann. Auch im abgelaufenen Jahr 89 trat keine Besserung ein, die zu einem optimistischen Zukunftsblick Anlass gäbe. Devisenausgaben in Höhe von 11,7 Milliarden stehen Einnahmen von nur 9,3 Milliarden Dollar gegenüber. Nicht gerechnet die Coco-Geschäfte des sauberen Herrn Schalk-Kolodkowski, der mit Kulturgut-Export und Giftmüll-Import die Millionen für die sozialistische High Society einst verdiente. Wie die Bilanz dieser verschlungenen Transaktionen aussieht, darüber hat offenbar selbst die Modrow-Regierung noch keine endgültige Klarheit. Entwarnung immerhin konnte Wirtschaftsministerin Luft von der Ausverkaufsfront verkünden, nachdem die Massenwanderung von West nach Ost zu den jüngsten Feiertagen doch nicht zu dem befürchteten Versorgungszusammenbruch und zu den Devisenspekulationen führte. Eine ganz andere finanzielle Frage, die im Kern zumal eine hochpolitische ist, beschäftigte den runden Tisch dann am Nachmittag. 50.000 Beschäftigte, die ihrem sozialistischen Staat bisher in Treue fest dienten, haben im Zuge der sanften Volksrevolution ihren Arbeitsplatz verloren. Darunter die treuesten aller Getreuen, die Angehörigen der Staatssicherheit. Sie sollen, so sieht es eine Vereinbarung vor, ebenso wie die übrigen freigesetzten Funktionäre der Staatsbürokratie ein Überbrückungsgeld erhalten, bis sie einen neuen Job finden. Dass dagegen das von der Stasi jahrzehntelang überwachte, bespitzelte und kujonierte Volk rebelliert, kann nur politisch Naive verwundern. Die Regierung, dies sagten ihre Vertreter jetzt immerhin zu, will diese Vereinbarung noch einmal überdenken. An einem anderen Beschluss, so scheint es, hält sie jedoch unverändert fest. Dass noch vor dem Wahltag am 6. Mai ein Amt für Verfassungsschutz und ein Nachrichtendienst anstelle von Stasi und Nazi ins Leben gerufen werden. Eine unheimliche Kontinuität, wie manche befürchten. Dagegen hat die politische Opposition am runden Tisch denn auch laut rebelliert, mit dem wiedererschienenen Rechtsanwalt Wolfgang Schnur an der Spitze. Ich halte es für fatal und auch verantwortungslos, wenn hier damit begründet wird, dass die Rechtsstaatlichkeit oder die staatliche Sicherheit nicht gegeben ist, wenn wir nicht ein, sagen wir, Amt für Verfassungsschutz oder eine andere Dienststelle einrichten. Wir sind doch in der Lage, gegen Kriminalität in unserem eigenen Land vorzugehen. Ich wende mich tatsächlich gegen eine unterstellte Hysterie. Wenn dieses Amt nicht geschaffen wird, seien wir nicht mehr regierbar. Die politische Opposition verlangt von der Regierung die Einstellung aller diesbezüglichen Aktivitäten. Sie fordert zudem eine unabhängige Persönlichkeit, welche den Auflösungsprozess der alten Staatssicherheit und ihre völlige Entwaffnung mit überwacht. Die offenen Grenzen der DDR zur Bundesrepublik eröffnen, wie man weiß, Möglichkeiten für allerlei Aktivitäten von DDR-Bürgern, das Sozialsystem der Bundesrepublik zu missbrauchen. Auch Schwarzarbeit von Leuten aus der DDR hier bei uns könnte Probleme machen. Zu diesem Thema gab es heute in Ostberlin Gespräche von Vertretern der Arbeitsministerien von Hüben und Drüben. Noch einmal Ulrich Leithold. Es ging in diesem ersten Expertengespräch darum, den Rahmen dessen abzustecken, was nach Öffnung der Grenzen an sozialpolitischen Problemen auf beide Seiten zukommt. Stichworte: Missbrauch bundesdeutscher Sozialleistungen durch Menschen, die faktisch in der DDR leben, sich aber in der Bundesrepublik anmelden, und Schwarzarbeit von DDR-Bürgern im Westen. Staatssekretär Bernhard Jagoda vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und zunächst Hans-Jürgen Kaminski, stellvertretender Minister für Arbeit und Löhne der DDR. Das dringendste Problem aus DDR-Sicht wird sicherlich sein, den weiteren Abfluss von Arbeitskräften aus der DDR in die Bundesrepublik und nach Berlin-West einzudämmen. Sie wissen sicherlich, durch die Übersiedlung von DDR-Bürgern in die BRD gibt es ernste Probleme bei der Aufrechterhaltung der Produktion, bei der Versorgung der Bevölkerung. Wir wollen über diese Gespräche, über die Zusammenarbeit zwischen beiden Arbeitsministerien hier zu einem geregelten Miteinander beider Staaten finden. Ein Miteinander, das die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Können Sie denn beide mal definieren, was unter Schwarzarbeit zu verstehen ist? Wenn beispielsweise ein DDR-Bürger rüberfährt, einem Bekannten beim Wohnungsrenovieren hilft und dafür vielleicht auch Geld kriegt, ist das für Sie denn schon Schwarzarbeit? Schwarzarbeit, da gibt es, glaube ich, methodisch Übereinstimmung zwischen beiden Arbeitsministerien. Sind Arbeitsrechtsverhältnisse außerhalb der Pflicht, Steuerabgaben an den Staat zu leisten, außerhalb der Verpflichtung, sich sozial versichern zu lassen? Um solche Verhältnisse geht es. Es geht nicht um geringfügige, sagen wir etwa Nachbarschaftshilfe oder andere Beschäftigungsformen. Es kann nicht der Ehrgeiz bestehen, alles und jeden Handschlag regeln und genehmigen zu wollen. Herr Jagoda, sehen Sie das anders? Gibt es da bei uns mehr Kulanz? Nein, wir haben das deutlich formuliert in unserem Gesetz. Bei uns ist Schwarzarbeit das, was Herr Kaminski gesagt hat. Und darüber hinaus, wenn jemand einen Handwerksbetrieb beispielsweise ohne in die Handwerksrolle eingetragen zu sein betreibt, ist das genauso Schwarzarbeit. Und wir wollen ja ein legales Miteinander haben. Und da gehört auch dazu, dass wir keinen Sozialtourismus in diesem Bereich wollen. Das kann weder im Interesse der DDR noch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen. Herr Kaminski, gibt es denn schon Fälle von Ahndungen gegenüber DDR-Bürgern, die in dieser Weise auffällig geworden sind? Wenn es keine Rechtsvorschriften gibt, kann es auch keine Ahndung geben. Entsprechende Maßnahmen soll das DDR-Reisegesetz enthalten, das voraussichtlich zum 1. Februar in Kraft tritt. Trotz weitgehender Übereinstimmung ignorieren beide Seiten nicht, dass bislang unvereinbare Auffassungen weiter bestehen. Zunächst DDR-Vertreter Kaminski, dann Bonns Staatssekretär Jagoda. Die Frage der Staatsbürgerschaftsauffassung, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt ist, hat zweifelsohne Auswirkungen auf die Probleme, über die wir hier zu sprechen haben. Sie haben mit Recht angesprochen die Tatsache, dass DDR-Bürger in der Bundesrepublik einen BRD-Pass erhalten, neben dem DDR-Personaldokument und dadurch in die Lage versetzt werden, Sozialleistungen beider Länder in Anspruch zu nehmen. Über diese Fragen wird zu sprechen sein. Wir kennen sehr wohl und haben das in Rechnung zu stellen, die Rechtsauffassung, die in der BRD besteht. Ob und wie solche negativen Auswirkungen unter Beachtung dieser Rechtsauffassung zurückgedrängt werden können, das werden die Verhandlungen der Zukunft zeigen. Es gibt in dem deutsch-deutschen Verhältnis auch durch längere Gespräche Punkte, die man nicht überbrücken kann. Staatsbürgerschaft ist zum Beispiel genannt worden. Da wollen wir auch uns gar nichts vormachen, sondern bei den unterschiedlichen Systemen müssen wir für die Menschen versuchen, Lösungen zu finden, die gangbar sind. Und da haben wir nicht nur einen guten Willen, sondern ich glaube auch, es gibt Möglichkeiten, solche Vereinbarungen zu erreichen. Was sich in Deutschland hüben und drüben so hoffnungsvoll entwickelt, ist sicherlich Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion zu verdanken. Aber dort ist die Stimmung in diesen Tagen ganz und gar nicht optimistisch. Die Wirtschaft des Landes ist marode, die Nationalitäten der Union begehren auf. Auch heute ist zu berichten von Streitigkeiten an der Grenze von Aserbaidschan zum Iran. Hermann Krause dazu aus Moskau. Nachdem gestern die Nachrichtenagentur TASS über Auseinandersetzungen an der iranisch-sowjetischen Grenze berichtete, wurden heute im Laufe des Tages die Ursachen dieses neuerlichen Konfliktes im Transkaukasus deutlich. Die Informanten aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku berichten, stehe hinter den Vorfällen das Bestreben des aserbaidschanischen Volkes nach Wiedervereinigung. Denn 6 Millionen Aseris, wie sich die Aserbaidschaner auch nennen, leben in der Sowjetrepublik Aserbaidschan, 17 Millionen aber im Iran. Die Aseris, die mit zu den Turkvölkern zählen, empfinden sich als ein getrenntes Volk und als eine gespaltene Nation. Aus dem Grunde, so der in Baku ansässige Journalist Nazim Ragidov, ist es zu den Ausschreitungen gekommen, die nach seiner Darstellung im Übrigen schon Mitte Dezember begannen. Die Regierungszeitung Izvestia schreibt heute, dass sich zum ersten Mal eine Menschenkette entlang der Grenze am 4. Dezember gebildet hätte. Auf Kundgebungen hätten Redner die Wiedervereinigung von Nord- und Süd-Aserbaidschan, gemeint ist damit der Norden des Irans, gefordert. Die Volksfront Nachitschewans hätte die Räumung aller Grenzposten bis zum Jahresende verlangt. Daraufhin habe der Oberbefehlshaber der Grenztruppen erste Zugeständnisse gemacht und die Überquerung der Grenze in bestimmten Bereichen wie in der Nähe von Friedhöfen zugelassen. Weitere Verhandlungen mit den Extremisten, schreibt die Izvestia, aber blieben erfolglos. Am 31. Dezember versammelten sich 4000 Menschen, zum Teil mit Pistolen und Jagdgewehren bewaffnet, und zerstörten auf einem Abschnitt von 164 Kilometer Grenzschutzanlagen im Werte von mehr als 5 Millionen Rubel. Während dieser Aktion wurden auf iranischer Seite die Grenztruppen in Alarmbereitschaft versetzt. Die iranischen Grenzkommissare legten Protest ein gegen diese Verletzung des sowjetisch-iranischen Grenzvertrages vom 14. Mai 1957, heißt es. Obwohl die Aufbauarbeiten bereits begonnen haben, hat sich nach Darstellung der Izvestia die Situation keineswegs entspannt. Mit ähnlichen Aktionen wird an anderen Teilen der 790 Kilometer langen iranisch-sowjetischen Grenze gerechnet. In zahlreichen Grenzstädten ist es auf aserbaidschanischer Seite bereits zu Kundgebungen gekommen. Wie ebenfalls aus Baku zu erfahren war, liegen auf iranischem Gebiet unmittelbar an der Grenze mehr als 72 Dörfer, in denen überwiegend Aserbaidschaner wohnen. Sie sollen in letzter Zeit verstärkt Repressionen ausgesetzt gewesen sein. Zwar sind auch die Aseris-Schiiten, doch ist ihr muslimischer Glaube in der Praxis weniger fundamentalistisch wie der von dem Mullah-Regime in Teheran verordnete. Kontakte zu dem in Iran lebenden Aseris hat es immer wieder gegeben. Über das Problem des gespaltenen Volkes ist auch immer wieder in der aserbaidschanischen Presse geschrieben worden, heißt es. Durch die Vorfälle in Nagorno-Karabach aber sind in letzter Zeit die nationalen Gefühle in Aserbaidschan besonders aufgeheizt worden. Der runde Tisch, neuerdings eine Einrichtung fast überall in Osteuropa, so auch in Bulgarien. Dort haben sich heute Vertreter der immer noch herrschenden kommunistischen Partei mit Vertretern der neu sich formierenden Opposition zusammengesetzt. Mehr dazu von Johannes Krotzki. Bulgariens Kommunisten versuchen, mit Verfahrensfragen politische Machtverhältnisse zu beeinflussen. Dieser Eindruck entstand zum Auftakt der Gespräche am runden Tisch im Parlamentsgebäude in Sofia. Noch bevor die Kommunisten sich mit der Opposition zusammensetzten, führten sie 2 Stunden lang Gespräche mit den Vertretern der offiziellen Massenorganisationen. Dann wurde die Opposition mit dem Vorschlag überrascht, nur eine Teilnahme auch aller Massenorganisationen am runden Tisch, von den Gewerkschaften bis zum Jugendverband, könnten den Erfolg der Gespräche garantieren. Im Klartext also wollen die Kommunisten ihre Präsenz am runden Tisch durch diesen Verfahrenstrick deutlich stärken. Denn die Massenorganisationen sind nichts anderes als der verlängerte Arm der kommunistischen Partei. Jetzt wird in Vorgesprächen darum gerungen, ob eine gemeinsame Gesprächsrunde oder verschiedene Arbeitszirkel eingerichtet werden sollen. Die Verhandlungsstärke der Opposition kann aber auf diese oder jene Weise geschwächt werden. Somit zeichnet sich bereits jetzt schon ab, dass die Kommunisten sich als Wortführer der Reformen nicht verdrängen lassen wollen. Auch die Drohung der Opposition, keinesfalls mit den Kommunisten in einer Koalition zusammenzuarbeiten, kann dadurch nicht greifen. KP-Chef Mladenov hatte ohne dies als Leitlinie vorgegeben, dass alle Veränderungen nur innerhalb des Sozialismus erfolgen dürfen. Hieran entzündet sich ein anderer Grundsatzstreit. Die Kommunisten sind zwar bereit, noch in diesem Monat ihren Führungsanspruch aus Artikel 1 der bulgarischen Verfassung streichen zu lassen. Die Opposition dagegen will den gesamten Verfassungsartikel 1 beseitigen, der Bulgarien als sozialistischen Staat der Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse definiert. Ein weiterer Streitpunkt dürften die einzelnen Programmschwerpunkte am runden Tisch sein. Die Kommunisten sehen als Hauptaufgabe, gemeinsam den wirtschaftlichen Niedergang des Landes zu stoppen. Somit will sie die Opposition in die Pflicht nehmen, um Wirtschaftsreformen mit unpopulären Begleitmaßnahmen zu verabschieden. Die Opposition dagegen will erst die politische Machtfrage geklärt wissen und sicherstellen, dass die Kommunisten ihre Vorrangstellung in allen staatlichen Bereichen, von der Armee über die Polizei bis hin zu Funk und Fernsehen, aufgeben. Aus dem so schlimm gebeutelten Rumänien kommen heute beruhigende Meldungen. Die Armee des Landes, die sich mit dem Volk gegen den Geheimdienst Securitate zusammengetan hatte, ließ wissen, sie habe nun wirklich alles unter Kontrolle. So jedenfalls der stellvertretende Verteidigungsminister Vasile Ionel heute auf einer Pressekonferenz in Bukarest. Ulrich Enke berichtet. Die rumänische Armee, so erklärte heute bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Bukarest der neue Generalstabschef und gleichzeitige stellvertretende Verteidigungsminister des Landes, habe während der Revolution von Anfang an auf der Seite des aufbegehrenden Volkes gestanden. Hand in Hand mit Zivilisten habe die Armee gegen die Terroristen, gemeint ist damit Ceausescus Geheimdienst Securitate, gekämpft. Sie habe dabei schmerzliche Verluste hinnehmen müssen. 196 Offiziere und Unteroffiziere seien während der Straßenkämpfe gefallen. Rund 450 lägen jetzt noch zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern. Die Armee, so der Generalstabschef, weiter habe dem inzwischen gestürzten Diktator offen den Gehorsam verweigert. Der nämlich habe den Befehl erteilt, auf die demonstrierenden Zivilisten zu schießen. Vor der Revolution seien allerdings Spezialeinheiten des Geheimdienstes in die Armee infiltriert worden, die dann tatsächlich auch geschossen hätten. Der Generalstabschef verbürgte sich dafür, dass kein einziger Rumäne von Soldaten getötet worden ist. Heute bekenne sich das Offizierskorps geschlossen zu den Zielen der Revolution und damit auch zu der Politik, die vom Rat zur nationalen Rettung der neuen Führungsorganisation des Landes formuliert worden sei. Konkrete Angaben zur Stärke der Geheimdienstkräfte machte er nicht. Es seien aber Tausende gewesen, die zuvor eine bessere Ausbildung und auch Ausrüstung erhalten hätten als die Armee. Die Aufgabe dieser Spezialeinheiten des Geheimdienstes, in Terrorismus ausgebildet die einen, im Antiterrorkampf die anderen, sei der Schutz der Familie Ceausescu und der Familien einiger führender Mitglieder der Kommunistischen Partei gewesen. Der General sagte nicht, wie viele Ceausescu-Anhänger verhaftet worden sind. Viele säßen jedoch hinter Schloss und Riegel. Bei keinem der Geheimdienstleute sei ein Ausweis gefunden worden, weshalb man bei vielen immer noch nicht wisse, wer sie eigentlich sind. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, weshalb es bisher mit Ausnahme gegen das Ehepaar Ceausescu auch noch keine Gerichtsverfahren gegeben habe. Die Armee, so betonte der General, habe das Land unter Kontrolle. Die inzwischen offiziell aufgelöste Securitate bedeutet keine wirkliche Bedrohung mehr. Gerüchte, dass sich Zehntausende ehemaliger Geheimdienstmänner in den Karpaten gesammelt hätten, bezeichnete er als absoluten Unsinn. Es gebe nur noch einige wenige versprengte Gruppen im Lande, die sich unbewaffnet und unorganisiert auf der Flucht befänden. Ebenso entschieden dementierte er Behauptungen, die Revolution sei schon 6 Monate vorher geplant worden. Es habe sich vielmehr um einen spontanen Aufstand gehandelt, der allerdings erst durch eine Unzufriedenheit möglich geworden sei, die sich über Jahre hinweg aufgebaut habe. Die Verbitterung innerhalb der Armee darüber, wie Ceausescu mit ihr umgesprungen sei, habe tief gesessen. Soldaten wurden danach vorwiegend zu zivilen Arbeitseinsätzen oder persönlichen Dienstleistungen für den Herrschaftsklan herangezogen. Die Armee, so der Generalstabschef, konzentriere sich jetzt ausschließlich auf ihre Sicherheitsaufgaben. Eine eigenständige politische Rolle strebe sie, die nunmehr die einzig bewaffnete Kraft im Lande ist, auf keinen Fall an. Zunächst also zur Verhaftung des Generals Noriega. Die Militäraktion der USA in Panama, die zum Sturz des starken Mannes führen sollte, hat wie seinerzeit die Bombardierung der libyschen Städte Tripolis und Benghazi in erster Linie das Leben von Unschuldigen gefordert. Damals ist der libysche Potentat Gaddafi dem Zugriff der Amerikaner entkommen. Diesmal in Panama hat es, wenn auch spät, geklappt. Nach 9 Tagen während der Zuflucht in der päpstlichen Nunziatur in Panama-Stadt hat General Noriega entnervt aufgegeben und sich den USA gestellt. In Florida wird ihm jetzt der Prozess gemacht. Ein Bericht unseres Washington-Korrespondenten Joachim Lenz. Vor einer knappen Stunde wurde Manuel Noriega, den noch auf dem Flug nach Florida ein Beamter der US-Drogenbehörde förmlich festgenommen hatte, dem Verfahrensrichter vorgeführt. Noriega, der in Uniform auftrat, wirkte gelassen, gepflegt und ausgeruht. Er weigerte sich, sich zu den Anklagepunkten als schuldig oder nicht schuldig zu bekennen. Er bestritt die Zuständigkeit des Gerichts über ein ausländisches Staatsoberhaupt, das den Schutz der Immunität genieße. Noriega wird beschuldigt, als Panamas starker Mann den Kanalstaat zum Umschlagplatz für Kokain und zur Zufluchtsstätte für Drogenhändler gemacht zu haben und dafür Millionenbeträge kassiert zu haben, sowie Kolumbiens Drogenmafia bei der Geldwäsche und beim Einrichten von Drogenlaboratorien hilfreich zur Hand gegangen zu sein. Derzeit wird von US-Truppen in Panama konfisziertes weiteres Material gegen Noriega gesichtet. Präsident Bush, der noch in einem Fernsehauftritt freudig Noriegas Festnahme prompt begrüßt hatte, nachdem Panamas Ex-Diktator seine Zufluchtsstätte in der päpstlichen Nunziatur freiwillig verlassen hatte, um sich der amerikanischen Justiz zu stellen, will ab heute zum Fall Noriega schweigen. Damit soll das faire Verfahren für Noriega sichergestellt werden, das durch starke Worte eines Präsidenten gefährdet werden könnte, sofern sie in geschworenen Ohren dringen. Sicherlich wird es nicht leicht werden, 12 unvoreingenommene Geschworene zu finden, die von der amerikanischen Invasion Panamas nichts gehört haben, die ja mit dem notwendigen Sturz des Drogendealers Noriega begründet worden war. Doch bislang ist es in den USA noch immer gelungen, 12 Geschworene zu finden, die von allen Ereignissen keine Kenntnis haben. In einem kurzen Anruf dankte George Bush auch dem Papst für die Hilfe des Heiligen Stuhls in der Affäre. Der Papst antwortete mit einem Neujahrswunsch und drückte seine humanitäre Sorge für das panamaische Volk aus. General Paul, der Chef des US-Generalstabs, wurde nach Panama entsandt, um mit dem Kommandeur der dortigen gut 25.000 US-Soldaten den künftigen Truppenabzug zu erörtern. Nach Ansicht von Pentagon-Chef Cheney könnten die amerikanischen Invasionssoldaten schon binnen weniger Wochen nach Hause zurückkehren, nun, nachdem mit Noriegas Festnahme der Kuchen der amerikanischen Operation Gerechte Sache seinen Zuckerguss bekommen habe, wie Cheney formulierte. Zwischen 10.000 und 12.000 US-Soldaten sind ohnehin vertraglich auf amerikanischen Basen in der Kanalzone stationiert. Mit Noriegas Festnahme und bevorstehendem Prozess hat ein zweijähriges, hartnäckiges Bemühen Washingtons ein erfolgreiches Ende genommen. Manuel Noriega, der einstmals als Mitarbeiter des US-Geheimdienstes ein Millionengehalt bezogen hatte, als Panamas starken Mann aus dem Amt zu jagen. Aus dem Washingtoner Kongress erscholl von Edward Kennedy bis Robert Dole ein breiter, einstimmiger Chor der Lobpreisung für den Präsidenten und für Amerikas Streitkräfte, denen ein so rundum erfolgreicher Schlag gelungen sei. Die Hoffnung ist, dass das Gerichtsverfahren gegen Noriega nun zur weiteren Bekämpfung des Rauschgifts Kokain dienlich ist. Es stammt freilich nicht aus Panama, sondern aus den Andenstaaten Kolumbien und Peru, von wo es auf wechselnden Wegen zum amerikanischen Verbraucher findet, dessen Kokainhunger nach wie vor ungestillt ist. In der DDR, meine Damen und Herren, haben sich 6 oppositionelle Gruppierungen und Parteien zu einem Bündnis für die Parlamentswahlen am 6. Mai zusammengeschlossen. Sie zogen damit die Konsequenz aus der Tatsache, dass die bisher monopolistisch herrschende SED noch immer alle Vorteile für sich zu nutzen versteht, die sich aus 40 Jahren Alleinherrschaft ergeben. Chancengleichheit ist noch nicht hergestellt, aber um sie geht es. Aus Ost-Berlin, Wolfgang Hauptmann. Geredet davon hatten Sie seit den Oktoberdemonstrationen im vergangenen Jahr. Aber erst gestern Abend gab der Ostberliner Dokumentarfilmer Konrad Weiß von der Bewegung Demokratie jetzt ein Wahlbündnis mit 5 anderen Gruppen und Parteien der Opposition bekannt. Anders dazu waren die Diskussionen beim Runden Tisch, die den neuen politischen Kräften in der DDR klarmachten, wie entschlossen die SED ist, den von ihr noch immer kontrollierten Staatsapparat zur Verteidigung ihrer Vorherrschaft zu nutzen. Dem Wahlbündnis 90 gehören neben Demokratie jetzt die Sozialdemokraten, der SDP, der Demokratische Aufbruch, die Initiative Frieden und Menschenrechte, die Vereinigte Linke und als größte Bewegung das Neue Forum an. Nur die Grünen fehlen noch und auch die hofft man von der Zweckmäßigkeit eines Beitritts zum Bündnis überzeugen zu können. Denn für sich allein können einige dieser Gruppen überhaupt nicht in den Wahlkampf ziehen. Ihre Mitglieder zählen nach Tausenden oder Zehntausenden über die ganze Republik verstreut, sodass jede Organisation schwierig ist und eine Wahlkampagne klassischen Stils sinnlos wäre. Nur zusammen können sie hoffen, Kandidaten durchzubringen und damit an der Machtausübung nach den Wahlen am 6. Mai beteiligt zu werden. Nach Auskunft von Weiß will man deshalb so bald wie möglich ein Wahlprogramm zimmern, was nicht einfach sein wird, weil beispielsweise die marxistischen Ideen der Vereinigten Linken schwer mit sozialdemokratischen und weiter rechts tendierenden Auffassungen auf einen Nenner zu bringen sind. Für die Aufstellung der Kandidaten gilt dasselbe. Was manche Vertreter der Gruppen trotzdem optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass sich die wichtigsten neuen Leute aus der gemeinsamen Notzeit während der Honecker-Ära kennen und als Demokraten schätzen. Hinzu kommt, dass sie sich auch heute noch gegenüber der SED und den anderen Blockparteien aus der Vergangenheit in einer Minderheitenrolle befinden. Zwar werden sie als Verkörperung des bei Demonstrationen laut werdenden Volkswillens anerkannt, aber sie fühlen sich zunehmend als Feigenblatt für den Versuch der jetzigen Regierung missbraucht, die alten Strukturen nur insoweit abzubauen, als sie den Reformkräften in der SED hinderlich sind. Die Opposition in der DDR ist nicht einig und das nutzen Regierungen und die nach ihrer Pfeife tanzenden Medien weidlich aus. Gelegentlich werden die Gruppen als wohlmeinende, aber realitätsferne Utopisten dargestellt, denen man die begonnene Umwälzung im Lande nicht zutrauen könne. Und dann wieder wirft man Teilen der Opposition vor, nur als trojanisches Pferd bundesdeutscher Parteien zu fungieren. Und schließlich unterstellt man wieder anderen Teilen, sie verniedlichten beispielsweise die Gefahr rechter und sogar neonazistischer Aktivitäten in der DDR und lehnten deshalb die Schaffung eines Amtes für Verfassungsschutz ab, das doch notwendig sei, um die vom Runden Tisch selbst erkannte Gefahr derartiger Umtriebe effektiv zu bekämpfen. Sprecher der Opposition befürchten angesichts dieser zunehmenden Propaganda gegen sie, die Bevölkerung könne die neuen Gruppen und Parteien als Wahlhoffnung abschreiben. Weil die meisten Bürger aber gleichzeitig von der SED und den mit ihr so lange verbündeten Parteien die Nase voll hätten, drohe eine Abkehr von der Politik überhaupt und die Massenabwanderung nach Westen. Aus dieser Stimmung heraus ist nicht schwer zu verstehen, warum Konrad Weiß ein Wahlbündnis bekannt gab. Nach unseren Vorstellungen mag es dafür zu früh gewesen sein. Aber die Opposition muss zusammenrücken, denn der Wahlkampf hat längst begonnen. Die SED nutzt also ihre alten Privilegien aus. Um nur ein Beispiel zu nennen, noch immer liegt das Monopol für die Vergabe von Zeitungs- und anderem Druckpapier bei dieser Partei. In den vergangenen Tagen mehrten sich die Anzeichen dafür, dass die Partei, die sich inzwischen mit dem Zusatz Partei des demokratischen Sozialismus schmückt, von ihren Vorrechten nicht lassen will. In der Bundesrepublik hat das bei allen Parteien Besorgnis ausgelöst. Hören Sie aus Bonn Peter Quay. Nach den versöhnlichen gemeinsamen Auftritten von Spitzenpolitikern aus der DDR und der Bundesrepublik in den vergangenen Wochen haben Vertreter der Bonner Parteien zum ersten Mal massiv Kritik an der SED und ihrem Verhalten gegenüber der Opposition geübt, vor allem am runden Tisch. In äußerst scharfen Worten sagte CDU-Generalsekretär Volker Rühe heute in Bonn, die SED dürfe jetzt nicht den Demokratisierungsprozess in der DDR stoppen, den sich die Menschen friedlich erkämpft hätten. Die Menschen in der DDR dürften nicht durch neue Anmaßung der SED um die Früchte ihrer friedlichen Revolution gebracht werden. Schließlich habe die SED moralisch, politisch und wirtschaftlich völlig versagt und 17 Millionen Deutsche ins Abseits der europäischen Geschichte geführt. Gefahr in der DDR komme nicht von einigen rechten Wirrköpfen, die es überall gebe, sagte Rühe. Die einzige Gefahr für die Veränderungen hin zur Demokratie, Freiheit und Wohlstand lägen im Festhalten am gescheiterten Sozialismus. Davon dürfte er nicht abgelenkt werden. Angesichts der bevorstehenden Wahlen am 6. Mai müsse es für alle Parteien einen gezielten Chancenausgleich geben, wobei die SED vorher ihr in 40-jähriger Herrschaft angeeignetes Vermögen und dessen Herkunft offenlegen solle. Außerdem forderte Rühe Chancengleichheit aller Parteien in den Medien. Noch sei nämlich der Kampf um die Freiheit nicht gewonnen, er habe erst begonnen. Aus der Reihe der Bonner Regierungsparteien meinte die FDP-Generalsekretärin Cornelia Schmalz-Jakobsen, die SED müsse sich an die Grundregeln der Demokratie halten. Die Wahlen am 6. Mai drohten zur Farce zu werden, wenn die SED weiterhin von ihren Vorposten in Administration und Medien Gebrauch mache. Nach wie vor manipuliere die SED durch die veröffentlichte Meinung, die öffentliche Meinung in der DDR, während die Oppositionskräfte größtenteils im Verborgenen blühten. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine verband seine Kritik an der SED mit harten Worten gegen die Bonner Regierung. Die Übermacht der SED im politischen und gesellschaftlichen Gefüge habe jetzt die wichtigsten Oppositionsgruppen in der DDR zu einem Wahlbündnis zusammengeführt. Die durchaus wünschenswerten Regierungsaktivitäten zwischen Bonner Bundesregierung und Regierung der DDR dürften die Opposition nicht länger ausklammern. Nichts stünde einem intensiven Austausch mit dem am runden Tisch Beteiligten entgegen. Einschneidende Veränderungen spielen sich tagtäglich in der DDR ab, die meisten davon durchaus positiven Charakters. Das gilt auch für die Verkürzung des Wehrdienstes und die Einführung eines zivilen Ersatzdienstes. Beides Beschlüsse der Regierung in Ost-Berlin. Von dort Hans-Jürgen Fink. Für die Soldaten in der DDR kommt die frohe Botschaft wenige Tage nach dem Weihnachtsfest. Noch im Januar, so kündigte Oberstleutnant Uwe Hempel, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, heute an, werde der Entwurf eines neuen Wehrdienstgesetzes vorgelegt, das für die Angehörigen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen und der kasernierten Bereitschaftspolizei erhebliche Verbesserungen bringen wird und die NVA, so Hempel, zur wahren Armee des Volkes macht. Darin soll der Grundwehrdienst auf 12 Monate festgelegt werden, im Dienstverhältnis auf Zeit für 2 Jahre. Die Einberufung der Wehrpflichtigen erfolgt weitgehend nach dem Territorialprinzip, künftig im Alter von 18 bis 23 Jahren. Soldaten im Grundwehrdienst des 3. Diensthalbjahres werden am 26. Januar 1990 demzufolge vorzeitig entlassen. Die weitere Entlassung von Soldaten im Grundwehrdienst erfolgt dann nach Ablauf von 12 Monaten. Die Wochenenden werden bei Aufrechterhaltung eines Notdienstes in den Kasernen dienstfrei sein für die Soldaten. Auch die Wehrpflichtigen werden künftig ständig über Pass und Personalausweis verfügen und so außerhalb ihrer Dienstzeit reisen können, wohin sie nur wollen. Die Begrenzung des Grundwehrdienstes auf 12 Monate und für Zeitsoldaten auf ein Minimum von 2 Jahren hat für die Mannschaftsstärke der DDR-Armee erhebliche Konsequenzen. Zwischen 25.000 und 30.000 Soldaten, so rechnet man im Verteidigungsministerium, werden den Truppen künftig fehlen. Etwa ein Siebtel bei einer offiziell angegebenen Sollstärke von 176.000 Mann. Davon aber, so erläuterte Oberstleutnant Hempel, gehen rund 50.000 im Moment nicht ihrer Ausbildung nach, sondern sind in der Volkswirtschaft eingesetzt, wo es an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften bekanntlich fehlt. Für jene jungen Männer, die den Dienst mit der Waffe verweigern, ist das Zivildienstgesetz in der Vorlage des Ministeriums bereits fertig. Sie werden 6 Monate länger als die Soldaten in die Pflicht genommen, also 1,5 Jahre. Ein Anhörungsverfahren wird es nicht geben. Totalverweigerern droht lediglich ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit. So billig werden freilich jene Staats- und Parteifunktionäre kaum davon kommen können, gegen die derzeit wegen Amtsmissbrauches ermittelt wird. Rund 200 Personen sollen es nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums sein, darunter die ehemaligen Spitzenpolitiker Mittag und Stoff, die sich nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Ihre Genossen von einst, Honecker, der nicht mehr unter Hausarrest steht, Sindermann und Axen, die sich noch in Wandlitz befinden, sollen noch in diesem Monat die Waldsiedlung verlassen. Wohnungen wurden ihnen bereits angeboten, auch von der evangelischen Kirche, aber sie weigern sich. Zu den Gängelungsinstrumenten der Sowjetunion gegenüber den früheren Satrapen gehörte immer auch der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Moskau diktierte die Arbeitsteilung im sozialistischen Lager. Dass die Umwälzungen in den sozialistischen Staaten nicht ohne Auswirkungen auf den RGW bleiben würden, war deshalb klar. Die Tschechoslowakei möchte nach Angaben ihres Finanzministers Václav Klaus deshalb auf der RGW-Tagung, die in der nächsten Woche in Sofia stattfinden wird, die Auflösung dieses von der UdSSR bestimmten Wirtschaftsverbundes beantragen. Klaus machte diese Ankündigung in der polnischen Regierungszeitung Rzeczpospolita. Einzelheiten von Thomas Urban. Ganz unauffällig wurde die Nachricht in den Medien platziert. Nicht an erster Stelle und auf den ersten Seiten, sondern am Ende eines langen Interviews auf der vorletzten Seite der Regierungszeitung Rzeczpospolita. Der Finanzminister der Tschechoslowakei, Václav Klaus, ließ in seinen Antworten auf die Fragen fast beiläufig die Sätze einfließen, die von enormer politischer Sprengkraft sind. Die neue Prager Führung beabsichtige, auf dem Gipfel des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der nächste Woche in Sofia stattfinden soll, vorzuschlagen, dass die Organisation sich auflöst. Klaus erklärte, dass der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe nur unter Beweis gestellt habe, wie ineffektiv er sei. Die Regierung in Prag schlage daher die Auflösung einer Reihe von Verträgen vor, die die RGW-Staaten aneinander binden. Wenn ihre Forderungen kein Gehör finden, sei die CSSR bereit, einseitig die Verträge zu lösen und aus dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe auszutreten. Klaus äußerte die Auffassung, dass das Wirtschaftsbündnis nicht einmal durch schnelle und radikale Reformen gerettet werden könne. Aus diesem Grunde halte er auch die Gründung einer neuen multilateralen Wirtschaftsgemeinschaft für wenig sinnvoll. Nach den Worten von Klaus wird der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe vielmehr in bilaterale Gruppen zerfallen. Klaus fügte noch hinzu, dass seine polnischen Gesprächspartner diese Auffassung teilten. In Warschau hatte der Finanzminister aus Prag vor allem mit seinem Amtskollegen Leszek Balcerowicz konferiert. Außerdem hat ihn Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki empfangen. Mazowiecki hatte sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch über den Zustand der osteuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgedrückt. Balcerowicz hatte kaum verhüllt zu verstehen gegeben, dass er den RGW für gänzlich überflüssig halte. Dies beweise die tiefe Krise, in der alle seine Mitgliedstaaten steckten. In den Augen polnischer Fachleute war der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe vor allem auf die Interessen der Sowjetunion zugeschnitten. Dazu zählt vor allem die Berechnung des Warenaustauschs und von Dienstleistungen nach dem Transferrubel, einem künstlichen Kurs, über den auch das Verhältnis der RGW-Währungen untereinander festgelegt wird. Das wohl markanteste Beispiel dafür in Polen war die Leninwerft in Danzig, die Geburtsstätte der Gewerkschaft Solidarität. Die Werft produzierte vor allem für die Sowjetunion. Der Umtauschkurs Rubel-Zloty war dabei so ungünstig angesetzt, dass die Werft Verlust machen musste. Die erzwungene Ausrichtung der eigenen Volkswirtschaften hat die Polen ebenso wie die Tschechen, die Slowaken und die anderen Verbündeten von der technologischen Entwicklung im Westen abgekoppelt, ganz abgesehen davon, dass in keinem RGW-Land die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern gesichert war. Diese Mangelwirtschaft hat zudem in den letzten Jahren die Beziehungen unter den RGW-Staaten immer stärker belastet. Denn Händler reisten in die Nachbarländer, um dort all das aufzukaufen, was es im eigenen Land nicht gibt. Dieser grenzüberschreitende Handel führte dazu, dass die Nachbarn Polens spezielle Zollvorschriften erließen. Es kam zum sogenannten Zollkrieg. Reisende an allen Grenzen der RGW-Länder wurden und werden noch schärfstens kontrolliert. Schmuggelgut im Wert von vielen Milliarden Zloty, Kronen oder Rubeln wurde beschlagnahmt. Als Nebeneffekt entlud sich in fast allen RGW-Ländern eine Welle der Fremdenfeindlichkeit. Betroffen davon waren vor allem Polen, die bisher als einzige so gut wie unbegrenzt zu den sozialistischen Nachbarn reisen durften. Die polnische Seite hat sich allerdings noch nicht offiziell zu dem Vorstoß des tschechoslowakischen Finanzministers geäußert. Doch wird in Warschau nicht daran gezweifelt, dass dieser die Unterstützung Masowieckis und Balcerowitschs gefunden hat. Und noch etwas anderes verlautete am Rande der Begegnungen in Warschau gerüchteweise, wurde aber offiziell ebenfalls noch nicht bestätigt. Man werde sich demnächst an das Kürzel CSR für die Tschechoslowakei gewöhnen müssen, so wie es schon vor dem Krieg hieß. Das zweite S für sozialistisch sollte gestrichen werden. Zu dem Vorstoß von Klaus, einem entschiedenen Befürworter der Marktwirtschaft und Privatisierung, dürfte es auch kaum noch passen. Auch in Bulgarien stellt sich die derzeit noch herrschende kommunistische Partei dem Dialog mit oppositionellen Gruppen am runden Tisch. Die Verhandlungen an diesem runden Tisch werden indes von starken nationalistischen Emotionen belastet. Die neue Staats- und Parteiführung unter Peter Mladenov will die Zwangsbulgarisierung der muslimisch-türkischen Minderheit rückgängig machen. Da mutet es geradezu grotesk an, dass bulgarische Nationalisten sich jetzt dagegen mit dem Argument wehren, in dieser Frage müsse ein Volksentscheid eingeholt werden, womit bei den Mehrheitsverhältnissen klar wäre, dass die Benachteiligung der muslimisch-türkischen Minderheit festgeschrieben und nicht beseitigt würde. Ein Beitrag unserer Mitarbeiterin Lilia Popova. Erstmals seit 1947 versammelten sich Vertreter der Regierung und der Opposition in Bulgarien um den Verhandlungstisch. Möglich wurde dies nach dem Sturz des autoritären Schiwkow-Regierung Anfang November 1989. Thema der Gespräche war die Lösung von Verfahrensfragen und die Durchführung des runden Tisches unter Teilnahme von Vertretern der Regierung und der Opposition. Beide Seiten kamen überein, dass an der ersten Gesprächsrunde jede Delegation in gleicher Stärke von je 40 Personen auftreten wird. Heftig umstritten ist die Frage der Teilnahme am runden Tisch von Vertretern der bisherigen Gesellschaftsorganisationen wie der bulgarischen Gewerkschaften, des Kommunistischen Jugendverbandes, der Vaterländischen Front und andere, die die Forderung stellen, an den Gesprächen als dritte Seite teilzunehmen. Der Standpunkt der Union der demokratischen Kräfte hierzu ist kategorisch. An den Gesprächen werden nur Vertreter der Regierung und der Opposition teilnehmen, wobei jede Seite das eigene Team wählen kann und der Platz der genannten Organisationen in der Regierungsdelegation sei. Diskutiert wurden auch ethnische Probleme, die in letzter Zeit an Schärfe gewonnen haben. Charakteristisch für die Politik überhaupt zur nationalen Frage in Bulgarien in den letzten Jahrzehnten ist die Polarität und die Widersprüchlichkeit der Standpunkte. Ende der 40er Jahre versuchte man, die Nation nach regionalem Prinzip einzuteilen. Zur gleichen Zeit bekamen eine Reihe Bulgaren türkischer Herkunft ihre muslimischen Namen zurück, die sie schon einmal in den 20er und 30er Jahren freiwillig abgesagt hatten. 1984 wurde die Politik zur nationalen Frage wieder umgebaut. Im Widerspruch zur Verfassung und den internationalen Verpflichtungen Bulgariens veranlasste Todor Živkov und seine Clique die zwangsläufige Namensänderung unter der muslimischen Bevölkerung. Diese Aktion wurde zynisch als Wiedergeburtsprozess der bulgarischen Nation benannt. Eine besonders aktive Rolle nach Neujahr spielten die städtischen Komitees der KP in jenen Landesteilen mit gemischter Bevölkerung, die Clubs der Reserveoffiziere und die von den letzten gegründeten Komitees Bewegungen für nationale Einheit und andere, die sehr geschickt die Wirren unter den einfachen Bürgern für die eigene Sache nutzten. Verlangt wurde auf den Demonstrationen eine Volksabstimmung zur nationalen Frage. Regierungsparteien und die Union der demokratischen Kräfte einigten sich für eine gemeinsame Erklärung zur nationalen Frage, der sich auch andere gesellschaftliche Kräfte, zurzeit über 50 Organisationen, anschließen können. An der Grenze zwischen der Sowjetischen Republik Aserbaidschan und dem Iran nehmen die Spannungen weiter zu. Aserbaidschanische Moslems verlangen die Vereinigung des autonomen Gebietes Nachitschewan mit dem iranischen Teil dieser Region. Eduard Neumeier aus Moskau. Die Entwicklung im Süden der Sowjetunion hat bizarre Formen angenommen. Zum ersten Male verlangt eine der weit über 100 Völkerschaften der Sowjetunion die Vereinigung mit ihrem in einem benachbarten fremden Staat lebenden.